mein Herz die Münze sei. Lass mein Herz die Münze sein, die ich dir, mein Jesus, steuere, die ich dir, mein Jesus, steuere, dir, mein Jesus, steuere. Lass mein Herz die Münze sein, die ich dir, mein Jesus, steuere, die ich dir, mein Jesus, steuere, die ich dir, mein Jesus, dir, ach dir, mein Jesus, steuere, dir, mein Jesus, steuere. Gleich nicht allzu rein, ach du komm doch unter Bäume, ach so komm doch unter Neure, ach so komm doch unter Neure, Herr, den schönen Land zieh ich. Arbeite, schmelz und präge. Komm, arbeite, schmelz und präge. Komm, arbeite, schmelz und präge, dass dies eben wird in mir ganz erneut. Möge.